Guten Abend und Grüß Gott, meine Damen und Herren, willkommen zu dieser Sendung. Es ist nicht alltäglich, dass man vor einem Politiker oder einem politischen Beamten den Hut ziehen muss. Hans Meuchel, der Staatssekretär im Berliner Innenministerium, ist heute ein solcher Mann. Nachdem heute früh auf ihn verübten Anschlag, bei dem er nur knapp dem Tode entging, ging er erst ins Ministerium, dann zum Arzt und stellte sich später sogar noch depressiv. Hans Meuchel machte deutlich, dass Terroranschläge den Gang der Dinge nicht wirklich beeinflussen können. Diese Demonstration der Handlungsfähigkeit, auch der Handlungsbereitschaft eines Politikers an einem Tag, an dem ihm sicherlich etwas anderes durch den Kopf geht, das verdient, wie ich finde, Respekt. Und dies, so meine ich, sollte am Beginn dieser Sendung sein, in der wir natürlich über diesen Anschlag informieren. Weitere Themen in den nächsten 30 Minuten: die Koalitionskrise in der DDR scheint beendet, auch in der DDR-Justiz muss man sich mit den Todesschützen an der innerdeutschen Grenze beschäftigen. Der mutmaßliche RAF-Terrorist von Wettendorf wurde in der DDR freigelassen. In Italien fehlt eine Regierungskrise. Spanien antwortet auf Castros Vorhaltungen. Die OPEC erhöht den Ölpreis. Im Pazifik gibt es Bedenken gegen die Seewaffenvernichtung und Moskau will die Zensur abschaffen. Allgemein war heute die Verurteilung des Anschlags auf Staatssekretär Meuchel durch die politischen Parteien in Bonn. Nach jedem Anschlag war in Bonn viele von Abscheu und Empörung, aber auch von Erleichterung über den Fehlschlag des Mordversuchs zu hören. Alfred Köder aus Bonn. Genau 3,5 Stunden nach dem Mordanschlag auf ihn erschienen Staatssekretär Meuchel für der Bonner Presse noch gezeichnet von dem Schock und seinen leichten Verletzungen. Bevor Meuchel sich den zahlreichen Fragen der Journalisten stellte, erklärte Regierungssprecher Dieter Vogel, die Bundesregierung sei tief betroffen von dem Anschlag. Sie ist sehr besorgt, dass es den Terroristen möglich war, diesen Attentatsversuch vorzubereiten und auszuführen. Sie ist sehr erleichtert, dass der Staatssekretär keine ernsthaften Verletzungen erlitten hat, die wenig selbst. Die Fahndung nach den Tätern ist aufgenommen worden. Der Kampf gegen den Terrorismus wird mit aller Anstrengung und aller Entschlossenheit fortgesetzt. Nachdem der 62-jährige Staatssekretär, der im Innenministerium zuständig ist für innere Sicherheit, also auch Terroristenbekämpfung, eine kurze Darstellung des Tathergangs gab, appellierte er an die Täter, den Terrorismus als Mittel der Auseinandersetzung aufzugeben. In einer Zeit, in der in Europa die Spannungen abgebaut wurden und die Menschen zueinander kämen, sollte auch ideologische Verblendung kein Übel mehr sein. Und er fuhr fort: Lasst ab von eurem kriminellen Verderbungssohn. Ich appelliere sehr nachdrücklich an die Täter, dieses aufzugeben. Und sie müssen auch sehen, dass wir wirklich erfolgreich sind. Selbst wenn sie heute Erfolg gehabt hätten, was würde das daran ändern, dass wir eine freiheitliche Demokratie sind, die eben auch mit solchen Aussichten leben kann und leben muss? Meuchel bestätigte, dass die Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Bereich der Roten Armee-Fraktion RAF kommen. Ein Zusammenhang mit dem deutschen Einigungsprozess sei nicht auszuschließen, da die RAF schon das Attentat auf den Fernseher Alfred Herrhausen im vergangenen November mit dem Übergreifen des Kapitalismus auf den Sozialismus begründet hätten. Auf Fragen der Journalisten bestätigte Meuchel, dass er das ungepanzerte Fahrzeug allein gefahren habe und er keinen Polizeischutz hatte. Der Anschlag sei generalstabsmäßig vorbereitet gewesen. Höchstwahrscheinlich gab es in der Nähe einen Beobachtungspunkt, von wo die Täter den Sprengsatz angezündet hätten. Denn er sei exakt aus dem starken Berufsverkehr herausgepickt worden, sagte Meuchel. Der Sprecher der Karlsruher Bundesanwaltschaft, Hans-Jürgen Förster, teilte mit, dass das in der Nähe des Tatorts gefundene Selbstbezüglichungsschreiben höchstwahrscheinlich authentisch sei. Er teilte ferner mit: Wesentliche Aussage in diesem Schreiben lautet die Zusammenlegung aller revolutionären Gefangenen und damit die Perspektive für ihre Freiheit erfinden. Der Generalbundesanwalt hier Prozente. Er geht davon aus, dass die Tat verübt wurde von Angehörigen der sogenannten Kommandoebene der terroristischen Vereinigung RAF, also von der Ebene, die in Anführungszeichen zuständig sind, hier Tötungsdelikte. zu unserem nächsten Thema. Die Regierungskrise in Ost-Berlin scheint nach den gestrigen Tagungen in Bonn beigelegt zu sein. Heute packen in Ost-Berlin die Gründung der SPD vor allem die Volkskammerfraktion. Peter Heinemann hat sich dieses Thema angenommen. Die Sozialdemokraten der DDR bleiben in der Regierungskoalition von Ministerpräsident Lothar de Maizière. Mit einer Gegenstimme verabschiedete die SPD-Volkskammerfraktion eine gemeinsame Erklärung von Fraktion und SPD-Vorstand, aus der hervorgeht, dass die Ergebnisse der gemeinsamen Tagung der Ausschüsse Deutsche Einheit in Bonn, die auf Vorschlag der SPD erreicht worden seien, als gute Ausgangspositionen zum Verbleib in der Koalition angesehen werden, nämlich einheitliches Wahlrecht, einheitliches Wahlgebiet, gleiche Bedingungen in der DDR und der Bundesrepublik und schließlich der Wahlvertrag zwischen Bonn und Ost-Berlin. Damit sei ein großer Teil der SPD-Forderungen der DDR nach den Worten ihres Vorsitzenden Wolfgang Thierse erfüllt. In diesem Zusammenhang haben sich aber auch nach Ansicht von Thierse die politischen und juristischen Positionen des Ministerpräsidenten und CDU-Vorsitzenden der DDR, Lothar de Maizière, in der Frage gesamtdeutscher Wahlen als nicht haltbar erwiesen. Für eine erfolgreiche Regierungsarbeit der Koalition halten es die Sozialdemokraten in Ost-Berlin allerdings für erforderlich, dass der für sie selbstverständliche Grundsatz zu gelten habe, dass in wichtigen Fragen nicht mit wechselnden Mehrheiten abgestimmt werde, also sich ein parlamentarisches Zusammenziehen von CDU, DSU und der SED-Nachfolgepartei PDS nicht wiederhole. Erforderlich sei auch, so Wolfgang Thierse, dass in der offenen Frage einer Sparklausel für die gesamtdeutschen Wahlen eine einvernehmliche Lösung gefunden wird, die sowohl in Kriterien der Gleichheit der Wahlbedingungen entspricht, was eben auch eine Zivilisierung der PDS oder der Republikaner durch eine länderbezogene Sperrklausel ausschließt, als auch neuen Parteien und Bewegungen eine politische Chance gibt. Wolfgang Thierse vertrat dann die Auffassung, dass die Diskussion um die Sperrklausel ein gesamtdeutsches Thema der nächsten 10 Tage sein werde. Die vorgeschlagene 5% Länderklausel verstößt nach Ansicht des DDR-SPD-Vorsitzenden gegen das Gleichheitsgebot. Deshalb lehne er diese Klausel entschieden ab. Gleichzeitig plädierte Thierse dafür, durch Listenverbindungen kleineren politischen Gruppierungen die Chance zu geben, in das erste gesamtdeutsche Parlament einzuziehen. In der SPD-Erklärung wird verlangt, den Staatssekretär im DDR-Justizministerium, Rolf Schwanitz, zum Verhandlungsleiter für den Wahlvertrag mit der Bundesrepublik zu berufen. Dieser Wahlvertrag, so SPD-Sekretär heute in Ost-Berlin, bedeutet faktisch den Beitritt der DDR zum Grundgesetz der Bundesrepublik nach Artikel 23 zum 1. Dezember. Er notierte, wissen nicht, ob es noch andere verfassungsmäßige Möglichkeiten gäbe. Für die CDU begrüßte heute deren stellvertretender Vorsitzender Horst Korbeller den Entschluss der SPD, in der Regierungskoalition zu bleiben. Dieser Konsens gebe den demokratischen Gruppen in der DDR, die die friedliche Revolution herbeigeführt hätten, nun eine Chance, auch in einem gesamtdeutschen Parlament mitzuarbeiten. Der irakische Herrscher Saddam Hussein hat sämtliche Zweifel über seine Absichten aus dem Weg geräumt. Er will nahezu 13.000 westliche Ausländer, die er in Kuwait und im Irak festhält, in einen Tauschhandel einbringen, der einer anmaßenden Erpressung gleichkommt. Saddam fordert von den USA den bedingungslosen Abzug ihrer Streitkräfte aus dem Golf und die Aufhebung des Wirtschaftsembargos gegen den Irak. Wenn diese Bedingungen erfüllt, dann ist der irakische Herrscher bereit, Tausende von Männern, Frauen und Kindern, die er in kollektive Geiselhaft genommen hat, wieder freizugeben. Davon aber, dass er seine Invasionsarmee aus Kuwait zurückziehen könnte, spricht er nicht. Das Kuwait-Problem, so Saddam, sei eine rein arabische Angelegenheit, die weder die USA noch Europa oder Japan etwas angehe. Obwohl Saddam Hussein bestätigt hat, dass er die westlichen Geiseln als menschliche Zielscheiben zu missbrauchen gedenkt, indem er sie auf Militärbasen und in wichtigen Industrieanlagen zwangsweise einquartiert, um so einen Angriff gegen den Irak zu verhindern, scheuen sich die Amerikaner und Europäer, ihre festgehaltenen Staatsbürger öffentlich als Geiseln zu bezeichnen. Saddam Hussein erpresst den Westen sehr gekonnt, denn er weiß, dass die öffentliche Meinung in Amerika und in Europa einen Krieg in den Irak wohl kaum befürworten würde, wenn ihm auch Tausende von westlichen Zivilisten zum Opfer fallen würden. demokratischer Isolation umgeben und das Wirtschaftsembargo gegen den Irak zeigt bereits Wirkung. Dennoch macht er keine Anzeichen, seine Pläne zu revidieren oder auch nur zu überdenken. Er hat klar gesagt, was er beabsichtigt. Er will den Westen mit einer kollektiven Geiselnahme erpressen, um am Ende mit seiner kuwaitischen Beute davonzukommen. Saddam Hussein spielt auf Zeitgewinn, um eine militärische Operation der USA so lange hinauszuzögern, bis sie für Washington aus humanitären und innenpolitischen Erwägungen heraus untragbar geworden ist. Es scheint, als habe Saddam vorerst gute Karten, um die Kuwait-Krise weiter auszusitzen. Unterdessen droht Jordanien im Strom arabischer Flüchtlinge zu versinken, die zu Zehntausenden aus dem Irak über die Grenze drängen. Allein am Sonntag waren es 13.000 Menschen, in ihrer Mehrheit ägyptische Arbeiter, die ohne einen Pfennig, müde und hungrig, nicht wissen, wie es weitergehen soll. Obwohl die jordanische Regierung den Irak gebeten hat, den Flüchtlingsstrom zu verlangsamen, hat Bagdad keine entsprechenden Schritte eingeleitet. Wie ist denn gegenwärtig die Stimmung im Lande? Lässt sich das beschreiben? Ja, zunächst lassen Sie mich das Bild etwas korrigieren. Die Intifada selbst ist nicht wieder entflammt oder ist nicht wieder stärker geworden durch die Ereignisse am Golf. Allerdings hat es sehr viele Demonstrationen für Saddam Hussein in den besetzten Gebieten gegeben. Aber das waren in der überwiegenden Zahl Demonstrationen, die gewaltlos verliefen und die keine Opfer forderten. Aber sie haben die Israelis eben doch gehörig verunsichert, zusätzlich zu anderen Dingen, die die Israelis in diesen Tagen und Stunden verunsichern. Und da ist wohl an erster Stelle zu nennen die Frage, welche Maßnahmen man nun ergreifen muss in Israel und ergreifen soll gegen die Gefahren, die einem da möglich auch drohen, obwohl vorläufig die Krise sich ja nicht auf Israel erstreckt, sondern die Krise sich vorläufig ja wirklich beschränkt auf eine mögliche Konfrontation zwischen den Amerikanern und den Irakern. Diese Möglichkeit allerdings wird auch von israelischen Militärexperten in letzter Zeit immer mehr als wahrscheinlich bezeichnet. Und in Israel denkt man dann natürlich gleich einen Schritt weiter und man sagt, wir werden dann die Nächsten sein, die mitverwickelt sind. Man zieht als Beweis dafür heran, dass der Irak schon wiederholt erklärt hat, Israel sei direkt mit den Amerikanern in Saudi-Arabien engagiert. Es habe eigene Piloten dorthin geschickt, es habe amerikanisch übermalte israelische Kampfbomber dorthin geschickt und vieles andere mehr. Das wird alles in Israel dementiert. Aber man weiß, dass diese Erklärungen aus Bagdad einem Ziel dienen, nämlich Israel mit hineinzuziehen und dann vielleicht einen Großteil der arabischen Welt gegen Israel aufzubringen und vor allen Dingen gegen die Amerikaner und die Saudis aufzubringen und auf die Seite des Iraks zu ziehen. Und da droht eine Gefahr und man weiß, wie gesagt, nicht genau, wie man dem entgegnen kann. Offizielle Stellen in Israel erklären, es gäbe keinen Grund, zum Beispiel Gasmasken zu verteilen an die Bevölkerung. Gestern hat sich Außenminister Levy unbeliebt gemacht in Regierungskreisen, indem er genau das Gegenteil gefordert hat. Die Arbeiterpartei hat sich nun auch noch eingeschaltet und hat erklärt, dieser Streit, der trage nur noch zur Hysterie in der Bevölkerung zu bei. Und es ist etwas unangenehm, man ist ratlos, man weiß nicht, wo die Dinge hingehen. Und das liegt zum Teil vielleicht auch daran, dass Israel eben tatsächlich im Augenblick nicht maßgeblich beteiligt ist an den Geschehnissen. Herr Philipp, am Wochenende wurde im Westjordanland ein Jordanier getötet. Wird denn die Spannung im Verhältnis zum Nachbarn Jordanien größer? Die Spannung wird vielleicht etwas größer, besonders wenn man am Fernsehschirm beobachtet, wie die Jordanier sich auf den Kriegsfall vorbereiten. Dort werden Zivilschutzübungen abgehalten. Dort werden eben die Dinge getan, die Israel vorläufig nicht tut. Die Infiltration von zwei jordanischen Soldaten, einer davon, Sie sagten es schon, wurde dabei erschossen, ein anderer verletzt und festgenommen. Die wird allerdings in Israel so dargestellt, als habe sie mit der allgemeinen Stimmung, der allgemeinen Krise nichts zu tun. Es handelte sich hier offensichtlich um zwei religiös fanatische jordanische Soldaten, die ihren Privatkrieg in Israel führen wollten. Natürlich irgendwo motiviert sind sie eigentlich am Golf. Gibt es denn angesichts der gespannten Situation Differenzen entlang der klassischen Parteilinien, also zwischen Likud und der Arbeiterpartei, von der wir ja bei uns wenigstens in letzter Zeit ziemlich wenig zu hören? Ja, es war tatsächlich still geworden. Ich deutete ja vorhin schon an, dass die Arbeiterpartei sich eingeschaltet hat in diesen Streit über die Frage, wie man sich verhalten soll. Aber ich glaube, dass darüber keine große neue innenpolitische Streitigkeit ausbrechen. vor allem westliche Ausländer betroffen sind. Das größte Kontingent unter diesen westlichen Bürgern stellen die Briten. Margarete Lindner in London, wie wird denn in Großbritannien auf das Festhalten der Menschen dort reagiert? Ja, natürlich mit großer Besorgnis. Es sieht ja jetzt so aus, als ob der Irak, als ob der Saddam Hussein mit seinen Drohungen die dort befindlichen westlichen Ausländer sozusagen als menschlichen Schild gegen einen möglichen amerikanischen Bombenangriff zu benutzen, wirklich ernst macht. Nach letzten Meldungen befinden sich bereits 120 Briten von insgesamt 4.700 in irakischer Gewalt gefangen genommen, an militärischen Kontrollpunkten oder aber auch aus Hotels geholt. In der letzten Woche hatte der Irak ja bereits Amerikaner und Briten aufgefordert, sich in einem bestimmten Hotel einzufinden. Damals geschah nicht. Das Außenministerium hier in London hatte den Briten in der letzten Woche noch geraten, der Aufforderung zu folgen. Dieses hat sich geändert. Stattdessen rät man den Landsleuten, zu Hause zu bleiben und sich möglichst nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen, bei Festnahmen allerdings keinen Widerstand zu leisten. Die bedrängten Briten in Kuwait haben sich offenbar, so berichten zumindest diejenigen, denen in den letzten Tagen die Flucht gelang, haben sich so gut es geht mit Lebensmitteln eingedeckt. Sie treffen Vorsorge für einen möglichen Angriff mit chemischen Waffen, aber die Verzweiflung ist natürlich sehr groß und hier rückt ihr ungewisses Schicksal, ihr bedrohliches Schicksal immer mehr in den Vordergrund der öffentlichen Debatte. Offiziell ist der Kurs, wir lassen uns nicht von unserer Entschlossenheit gegen den Aggressor abbringen, also keine Zugeständnisse irgendwelcher Art an den Irak. Daneben gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Leuten, vor allem auch natürlich Angehörige der in Irak befindlichen Briten selbst, die verlangen, dass man lieber heute als morgen zuschlagen sollte. Margaret Thatcher, die britische Premierministerin, kam heute aus dem Urlaub zurück von Lindbergh. Offenbar hat sie bisher den Konflikt nicht als so bedrohlich angestuft, wie etwa der US-Präsident, der ja mehrfach seinen Urlaub unterbrach, um in die Hauptstadt zurückzukehren. Wie ist das zu erklären? Also ich glaube, so ganz hier kann man es nicht interpretieren. Der Konflikt wird nun als sehr gefährlich und sehr bedrohlich eingeschätzt. Aber in der Tat ist es sehr ungewöhnlich, dass Margaret Thatcher so lange Schweigen bewahrt hat, nämlich im Grunde 11 Tage lang, kein Fernsehauftritt, keine Rede, kein Interview. Normalerweise ist sie ja sehr stolz darauf, sozusagen über dem Laden zu wohnen, immer an Ort und Stelle zu sein. Man interpretiert diese ungewöhnliche Zurückhaltung der Premierministerin damit, dass sie demonstrieren will, dass die Briten einen kühlen Kopf bewahren, dass sie Ruhe bewahren, vor allem, dass man selber nicht zu einer weiteren Dramatisierung der Situation beiträgt. Damit erklärt man auch, warum bisher auch die Opposition zum Beispiel nicht darauf gedrängt hat, das Parlament zu einer Krisenbeziehung einzuberufen. Allerdings scheint sich hier die Stimmung etwas zu ändern, vor allem auch aus konservativen Kreisen wird die Forderung immer lauter, dass die Ängste und Sorgen der Menschen nun auch im Parlament ihren Ausdruck finden müssten. Das ist die Sorge nämlich, die hier immer deutlicher wird, dass ein Krieg im Grunde nicht mehr zu vermeiden ist. Ja, vor allem darf zunächst sollte man sagen, dass wir in Irak doch ziemlich weit entfernt sind vom Krisenherd und vor allen Dingen auch weit entfernt von den irakischen Grenzen, also von einer unmittelbaren physischen Bedrohung, kann keine Rede sein. Allerdings könnte die irakische Luftwaffe beispielsweise Angriffe führen, wie sie das ja während des Golfkrieges auch getan hat. In Dubai selbst, muss ich sagen, ist die Situation eigentlich ruhig. Man merkt hier nichts von einer Hysterie. Die Menschen sind ja aus 8 Jahren des Golfkrieges einen permanenten Spannungszustand gewohnt. Aber wenn jetzt die Amerikaner hier am Golf flankiert von arabischen Friedenstruppen ebenfalls Einheiten stationieren, dann aus einem Grunde, die Vereinigten Arabischen Emirate nämlich liegen in der Nähe der Straße von Hormuz, also jenes strategisch wichtigen Wasserweges zwischen dem persisch-arabischen Golf und dem Indischen Ozean, und sie wollen von hier aus natürlich diese Wasserstraße kontrollieren. Das ist also der wichtigste Grund, nicht etwa, weil die Vereinigten Staaten nun auch diese Föderation von 7 kleinen Emiraten zu schützen hätten. Von daher weiß man denn schon, wie die amerikanischen Truppen dort aussehen werden, wie groß dieses Kontingent zum Beispiel ist. Nein, es liegen dazu noch keine Einzelheiten vor. Der amerikanische Verteidigungsminister Dick Cheney hat ja erst heute Vormittag in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Föderation, überhaupt die Tatsache bestätigt, dass Truppen hierhin verlegt werden. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es sich natürlich um Nachschubeinheiten handelt, also Nachschubeinheiten auch für die Truppen, gesagt, um mit die Straße von Hormuz und die Nordspitze des Golfes von Oman, also die Nordspitze des Indischen Ozeans, zu kontrollieren. Es gibt ja nun, Herr Gerner, um zu einem anderen Thema oder mehr zum Irak zu kommen, auch schon eine erste Bilanz, wie weit sich denn das Handelsembargo auf den Irak auswirkt. Was lässt sich dann zum Schluss noch dazu sagen? Es gibt natürlich dazu nur Anhaltspunkte, so beispielsweise, wenn Saddam Hussein gestern gesagt hat, dass die Ausländer im Irak ebenfalls hungern müssten, falls die Nahrungsmittel in zwei Stromland knapp würden, aber er hat auch gesagt, dass er eine Aufhebung des Wirtschaftsembargos fordert. Das ist ein Anhaltspunkt, dass es ihm natürlich etwas schlechter geht, und das wird untermauert durch die Tatsache, dass die Irakis durch den Ölboykott brutal 70 Millionen Dollar verlieren. 70 Millionen Dollar, das sind also rund 120 Millionen Mark. Inzwischen in den 14 Tagen des Boykotts hat sich diese Summe also auf bereits über 1 Milliarde Dollar hochgerechnet, und das ist ein finanzieller Aderlass, den dieses Land natürlich kaum verkraften kann. Vielen Dank, das war Hans-Peter Gerner aus Dubai. Was die DDR-Regierung und die Volkskammermehrheit bisher vertuschen wollten, scheint jetzt festzustehen. Jeder siebte DDR-Parlamentarier und 5 Mitglieder der bisherigen Regierung de Maizière stehen unter dem Verdacht, für die Stasi gespitzelt zu haben. Dies geht aus Informationen hervor, die jetzt dem SFP zugingen. Der Verdacht ist alt. Kurz vor den Volkskammerwahlen am 18. März erhielt die Vorsitzende der Wahlkommission einen dramatischen Anruf aus Erfurt. Die Volkskammerwahlen, so das dortige Bürgerkomitee, könnten nicht stattfinden, da ein großer Teil der Spitzenkandidaten durch Zusammenarbeit mit dem Spitzelmoloch belastet seien. Trotz detaillierter Angaben, die auch bei der Staatsanwaltschaft Erfurt hinterlegt wurden, fand die Wahl doch statt. Das Wahlgesetz sah nämlich keine Regelung vor, Stasi-Kollaborateure von der Wahl auszuschließen. Immerhin forderte der Volkszorn, der dem Parlamentarismus in der DDR erst den Weg gebahnt hatte, sein Recht. Auf Demonstrationen wurde im März die Überprüfung der Abgeordneten gefordert. Die Neuparteien zogen schnell Konsequenzen. Nicht so unrecht, wie sich später herausstellte, nahmen sie an, weniger schwarze Schafe in den eigenen Reihen zu haben, als die ehemals den SED-Staat tragenden Parteien. So hat nach bisherigen Erkenntnissen die 25-köpfige DSU keine inoffiziellen Stasi-Mitarbeiter in ihren Reihen. Die Bürgerbewegung Bündnis 90 überwiegend Stasi-Opfer, nur 2, die zur Mitarbeit gewonnen werden sollten. Bei der SPD richtet sich der Verdacht gegen 7 von 88 Abgeordneten. Wie gesagt, es ist nur ein Verdacht, denn die Überprüfung wurde bisher nicht abgeschlossen. Bisher durften nämlich nur Vertrauenspersonen der Fraktion zusammen mit einer Kommission aus Staats- und Kirchenleuten 2 Karteien des ehemaligen Ministeriums für Stadtsicherheit in Ost-Berlin ansehen. Die Vorgangskartei weist aus, wer von den ca. 6 Millionen beim MFS gespeicherten Personen Opfer und welche Mitarbeiter waren. Das vorläufige Ergebnis dieser Recherche wurde bisher der Öffentlichkeit verschwiegen. 60 von 400 Volkskammerabgeordneten werden in den Stasi-Karteien als IN, als inoffizielle Mitarbeiter, geführt. Ob sie regelmäßig gegen Geldzahlungen Berichte ablieferten oder möglicherweise nur angeworben werden sollten oder sich dem Versuch der Anwerbung widersetzten, darüber schweigt die bisher ausgewertete Kartei. Antwort würden nur die eigentlichen Akten der ehemaligen Bezirksdienststellen der Stasi geben. Doch diese Akteneinsicht verzögerte die Regierung de Maizière immer wieder. Zunächst verweigerte DDR-Innenminister Dietze den parlamentarischen Untersuchungsführern den Zugang. Nach Protesten wurde ein komplizierter Kompromiss zugestanden. Die Akten, die über die Republik verstreut sind, dürfen nur im Beisein einer vom verdächtigten Abgeordneten benannten Vertrauensperson angesehen werden. Dieses Verfahren erlaubt es, die Überprüfung bis auf den Sankt-Nimmerleins-Tag herauszuschieben. Vor allem die Parteien, die früher den SED-Staat mitstützten, haben offenbar kein Interesse an schneller Aufklärung, sind ihre Fraktionen doch hochgradig Stasi-kontaminiert. Bei den Liberalen, die ihre Wurzeln in den Altparteien LDPD und NDPD haben, stehen 43% der Fraktion, insgesamt 10 Abgeordnete, unter Verdacht. Bei der Bauernpartei sind es 4, in der SED-Nachfolgepartei PDS immerhin jeder dritte Abgeordnete, nämlich 20 von 66. Am meisten der Stasi-Mitarbeit Verdächtige zählt mit 26 die Fraktion der Regierungspartei CDU. In dieser Zahl ist noch nicht einmal der wegen desselben Vorwurfs vorläufig suspendierte Generalsekretär Martin Kirchner eingerechnet. Da sich die Überprüfung hinschleppt, haben alle 60 DDR-Abgeordnete gute Chancen, die deutsche Vereinigung noch als Parlamentarier zu erleben. Einige wahrscheinlich sogar als kooptierte Abgeordnete im Vereinigungsbundestag. Das wirft nicht nur unschöne Flecken auf das Gemälde der Vereinigung, mehr noch, es lässt Zweifel an einem wirklichen demokratischen Zusammenwachsen aufkommen. Denn auch 5 Mitglieder der bisherigen DDR-Regierung stehen in dem Geruch der Stasi dienstbar gewesen zu sein. Insider gehen davon aus, dass KGB und BND längst wissen, wer von den DDR-Regierungsmitgliedern auf der belastenden Liste steht. Dieses Wissen ist vermutlich nicht nur bei den Geheimdiensten, sondern auch bei den entsprechenden Regierungen vorhanden. Das heißt, bei jenen beiden Regierungen, mit denen die DDR im Zuge der Vereinigung am meisten zu verhandeln hat. Das allerdings lässt die Frage zu, ob die DDR-Regierung überhaupt volle Handlungsfreiheit hat oder ob sie nicht als partiell erpressbar gelten muss. Zum Auseinanderbrechen der Regierungskoalition in Ost-Berlin heißt es in der französischen Zeitung Figaro. Die Sozialdemokraten unternehmen alles, um Helmut Kohl die Verantwortung für das Wirrwarr aufzuladen, das zu kanalisieren Lothar de Maizière versucht, was ihr Austritt aus der Koalition nur verstärkt. Im Osten wie im Westen setzt die SPD auf eine Verschlechterung der Lage zwischen der Wiedervereinigung und den Wahlen vom 2. Dezember. Nach dem Figaro aus Paris zu diesem Thema noch die Schweizer Zeitung Der Bund. In Nebenrollen des Sommertheaters agieren und mehr noch reagieren die beiden größten Ostparteien in den letzten Wochen ihrer gesonderten Existenz. Und wenn die Ost-SPD nun die Regierung verlassen hat, so wohl weniger deshalb, weil Ministerpräsident de Maizière bei der Entlassung einiger Minister nicht lupenrein vorgegangen ist, sondern weil sich die SPD in Ost und West im Angesicht der sich häufenden Probleme für die Wahlen eine bessere Position verspricht, wenn sie nunmehr klar aus der gesamtdeutschen Opposition herausfechten kann. Ob die Rechnung aufgehen wird, beispielsweise, wenn sie den deutsch-deutschen Einigungsvertrag platzen ließe, das steht wohl auf einem anderen Blatt, meint die Berner Zeitung Der Bund. Für die Eskalation im Golfkonflikt macht Libération aus Paris allein den irakischen Staatschef verantwortlich. Die Geiselaffäre ist für Hussein vor allem ein diplomatischer Köder, um die Kuwait-Frage auf der Tagesordnung hinauszuschieben oder sie ganz davon zu streichen. Aber je mehr der Diktator die Unwiderruflichkeit der Annexion betont, desto unvermeidlicher macht er die Konfrontation. Denn was auf dem Spiel steht, lässt der internationalen Gemeinschaft und nicht nur den USA keine andere Wahl. Der Krieg würde, wie er ankündigte, Zehntausende von Toten fordern. Die Schätzung trifft auf tragische Weise zu, betont die französische Zeitung Libération. El País aus Madrid fordert, obwohl Saddam Hussein seine Maßnahmen dosiert, um sein Image als Kreuzzügler gegen den Westen zu verstärken, verlangt dieses Vorgehen eine Antwort nicht nur der am meisten betroffenen Regierungen, sondern der internationalen Gemeinschaft insgesamt. Das Leben von Tausenden von Menschen steht auf dem Spiel. Und außerdem werden grundlegende Regeln des Zusammenlebens mit Füßen getreten. Es kann nicht zugelassen werden, dass ein Land auf Gräuelmethoden zurückgreift, die an die dunkelsten Zeiten der Geschichte erinnern, unterstreicht das spanische Blatt. Die Times of London hält einen militärischen Einsatz in der Golfregion für nötig. Zitat: Wenn der Sicherheitsrat einen Militäreinsatz unter Artikel 42 zur Wiedereinnahme von Kuwait nicht schnell autorisieren kann, dann muss unter Artikel 51 etwas unternommen werden. Ein Ultimatum gegen den Irak wäre einfach. Sollte der Irak sich nicht aus Kuwait zurückziehen, werden alle, die bereit sind, die Integrität Kuwaits zu sichern, diejenigen Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind, um den Irak zu vertreiben. Eine Aktion gegen die irakischen Streitkräfte in Kuwait allein ist kein Angriff auf die Souveränität oder Integrität des irakischen Staates. Soweit die britische Times. Die ebenfalls in London erscheinende Financial Times bemerkt: Präsident Saddam Husseins Entscheidung, westliche Bürger, die sich im Irak und in Kuwait befinden, als Geiseln zu nehmen, ist kaum überraschend. Der Gebrauch von Zivilisten als Schachfiguren wird als effektiv angesehen vor allem im Verhältnis zu den USA. Dennoch hat sich der Irak verrechnet. Präsident Bush ist sich sehr wohl des Schadens bewusst, den damals Jimmy Carter während seiner Amtszeit erlitt, als US-Diplomaten in Teheran festgehalten wurden. Folglich hat Bush beschlossen, dass das Geiselthema seine Strategieüberlegungen nicht dominieren wird, hebt die britische Financial Times hervor. In der Basler Zeitung lesen wir: Die Massengeiselnahme trifft jene, die den irakischen Potentaten die Stirn zu bieten entschlossen sind, an ihrer Achillesferse. Erpresserischem Terrorismus, in diesem Falle Staatsterrorismus, sind demokratische Regierungen weitgehend hilflos ausgeliefert. Das hat selbst die Supermacht USA bei Geiselnahmen in Teheran und im Libanon bitter erfahren müssen. Das Wiener Blatt Kurier schreibt: Saddam Hussein drohte, dass Kleinkindern von Ausländern, also den Kindern der Geiseln, keine Nahrung mehr zugeteilt werden, sollten irakische Babys durch die Handelsblockade einen Schaden erleiden. Das ist eine Drohung gegen die Schuldlosesten, die Hilflosesten, die Kinder. Vorbei mit den letzten Resten der Fairness, auch in einem Krieg. Vorbei mit dem Gesetz, wonach Frauen und Kinder zuerst gerettet, zuerst aus der Feuerlinie gebracht werden sollen. Kinder zuerst? Hussein beginnt den Krieg mit den Babys, konstatiert das österreichische Blatt. Die Zeitung Il Giornale aus Mailand kritisiert: Mit seinem Erpressungsversuch leugnet Hussein Regeln des internationalen Benehmens, die noch nicht einmal Hitler mit solcher Unverschämtheit zu verletzen wagte. Er tut das, wie vor ihm Khomeini, aufgrund eines angenommenen und nirgends geschriebenen Rechtes der dritten und vierten Welt, die sich aus dem einfachen Grund, dass sie das ist, die Erlaubnis zu Barbareien herausnimmt und dazu Menschen als Handelsware benutzt und als Instrumente, um Druck auszuüben. Das war ein Auszug aus dem italienischen Blatt Il Giornale. Die Amsterdamer Zeitung Telegraph befindet: Hussein missbraucht die Unschuldigen und Wehrlosen als Faustpfand, um den Westen von einem militärischen Angriff abzuhalten. Das Mitleid mit den Betroffenen und ihren Familienangehörigen mag mit Recht groß sein, aber gleichzeitig müssen die betroffenen Länder und ihre Regierungen festbleiben. Eine Erpressung darf nie nachgegeben werden, erklärt der niederländische Telegraph. Nun die Meinung der Wiener Zeitung Die Presse. Saddam Hussein hat bisher auf allen Ebenen verspielt. Er hat die Reaktion auf den feigen Einmarsch in Kuwait unterschätzt. Er hat die kollektive Bagdad-Hörigkeit der arabischen Brüder überschätzt. Er hat fälschlich auf eine martialische Unterstützung seines antiimperialistischen Wutgeheuls durch Teheran gehofft, als er sich völlig ungeniert zur Golfkrieg-Niederlage in den Staub legte. Er hat selbst in der Geiselfrage fälschlich auf Moskauer Milde gehofft, als er sich bei der Ausreisefreiheit gegenüber den Osteuropäern großzügig zeigte, argumentiert das österreichische Blatt Die Presse. Die Prager Zeitung Svobodne Slovo gibt zu bedenken: Während die Politiker des Westens in Saddam Hussein nur einen weiteren verrückten Diktator sehen, muss man doch sagen, dass alle seine Schritte eine festkalkulierte Logik haben, die die Vergangenheit zur Verherrlichung seiner Taten und den Kolorit arabischer Mythen zur Mobilisierung der Massen nutzen. Eben sein Spiel auf den Wellen des arabischen Nationalismus unter Nutzung populistischer Losungen beweist, dass Hussein als Verrückter, ja als posthumes Kind Hitlers, aber auf keinen Fall als Dummkopf betrachtet werden kann, stellt das Blatt aus der GSFR heraus. Nur noch die Ansicht der französischen Zeitung La Tribune Le Parisien. Es ist klar, dass Hussein Kuwait nicht nur annektiert hat, um seinen Erdölstahltrumpf aufzufüllen, sondern auch, um sich zum Führer der arabischen Welt aufzuwerfen, indem er den Westen und dessen Verbündete im Nahen Osten demütigt. Es ist auch klar, dass George Bush keine komplette Armee in den Golf geschickt hat, nur um Irak an der Invasion Saudi-Arabiens zu hindern, sondern um Saddam Hussein von der Macht zu verjagen. Überraschend ist bei diesem Konflikt daher nicht, dass es zum Krieg kommen kann, sondern dass immer noch Frieden herrscht. Das war zum Abschluss der internationalen Presseschau ein Zitat aus dem Pariser Blatt La Tribune L'Expansion. Statt nach Rumänien zu fliegen, wo er etwas für die deutsche Minderheit tun wollte, trat DDR-Außenminister Meckel zurück. Als erster der noch im Kabinett verbliebenen sozialdemokratischen Minister folgte er heute früh der Fraktionsentscheidung, aus der Regierungskoalition mit der CDU auszusteigen, übergab ordnungsgemäß dem Ministerpräsidenten seine Demission und verabschiedete sich dann von seinen engsten Mitarbeitern. In seiner kurzen Bilanz war viel Resignation zu spüren. In Regierungserklärung und Koalitionsvereinbarung seien noch sozialdemokratische Pläne sichtbar gewesen, doch hätten sich die Erwartungen vom Frühjahr kaum erfüllt. Manches ist anders gelaufen, als wir gedacht und auch als wir gehofft hatten. Gerade was die Hoffnung betrifft, die Vereinigung Deutschlands könnte Katalysator für wirklich Neues in Europa werden. Dafür ging dann alles zu schnell. Die eigene Rolle in diesem Prozess war dadurch deutlich herabgesetzt. Meckel räumte ein, Fehler gemacht zu haben, aber schwerwiegender schien ihm in seiner Amtszeit von 130 Tagen die mangelnde Kommunikation mit de Maizière und seinem Stab. Der Regierungschef sei unfähig oder nicht bereit gewesen, mit dem Außenminister eine gemeinsame Grundlage zu finden. Diese verheerende Haltung habe sich schon früh gezeigt und internationale Beachtung gefunden. Doch habe er stets versucht, die Differenzen nicht in die Öffentlichkeit zu tragen, um die Position der Regierung nicht zu schwächen. Meckel fasste zusammen: Die Regierung zerbricht jetzt daran, dass ein gemeinsames Regierungshandeln nach den vielfältigen Attacken des Ministerpräsidenten nicht mehr möglich ist. Lothar de Maizière hat sich in seiner Halsstarrigkeit und seinem autokratischen Verhalten als politisch unfähig erwiesen, die von ihm selbst beschworene nationale Verantwortung wahrzunehmen und eine zur Zusammenarbeit verpflichtete Koalitionsregierung zu führen und zusammenzuhalten. Immer wieder schob Meckel die Schuld für den Bruch, der von den ursprünglich 23 Ministern bloß noch 14 im Amt lässt, de Maizière und dessen parteipolitische Ausrichtung zu. Unüberhörbar blieb freilich die vorsichtige Hoffnung, die Verhandlungen in Bonn könnten trotzdem noch ein für die Ost-SPD akzeptables Ergebnis bringen, sodass der Einigungsvertrag nicht scheitern müsse. Im Gespräch bedauerte der bärtige SPD-Politiker, dass er nicht mehr mithelfen könne, die 2+4 Verhandlungen der Außenminister zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Als persönlichen Karrierebruch wollte er seinen Auszug aus dem Ministerium nicht gewertet wissen, wohl aber bedeutet die gestrige Entscheidung einen Knick in der sozialdemokratischen Interessenvertretung dieses Teils von Deutschland. Es gibt den Knick, dass wir im Grunde mit der gestrigen Entscheidung jetzt die gesamtdeutsche SPD sind, die sich auf eine gesamtdeutsche Verantwortung, eine gesamtdeutsche sozialdemokratische Politik vorbereitet und einstellt, weil sie an dieser Stelle durchaus auch ein Scheitern konstatieren muss, dass sozialdemokratische Politik in dieser Regierung mit diesem Ministerpräsidenten und überhaupt damit leider auch in einer DDR-Regierung nicht mehr möglich war. Wolfgang Hauptmann war das mit einem Beitrag aus Ost-Berlin. Seit der Wirtschafts- und Währungsunion beklagen DDR-Bürger, dass es mit den Verbesserungen im Handel nicht besonders weit her ist. Zwar ist der Markt nun voll mit Westwaren, aber da ist auch nicht alles Gold, was glänzt, heißt es oft, und vor allem seien die Preise teilweise gesalzen. Nicht wenige Handelsketten zum Beispiel nutzen nach wie vor ihre Monopolstellung aus. Ob das besser wird, wenn westliche Ketten diese Läden übernehmen, wird sich erst noch zeigen müssen. In Bonn befasste sich heute die CDU-Mittelstandsvereinigung mit dem Thema Handelsstrukturen in der DDR. Und Alfred Schröder sagt Ihnen nun, zu welchen Erkenntnissen man dort kam. Seit der Einführung der Marktwirtschaft in der DDR, seitdem die Unternehmen dort von der Zwangsjacke der Kommandowirtschaft befreit seien, gehöre zur sozialen Marktwirtschaft auch ein funktionierender Wettbewerb, sagte der Vorsitzende der Wettbewerbskommission der Mittelstandsvereinigung der CDU-CSU, Professor Winfried Pinge, vor der Bonner Presse. Wettbewerb und Entflechtung der großen Staatsbetriebe seien aber bisher nur höchst ungenügend ausgeführt worden, so Pinge, der kritisierte. Bis heute gibt es in der DDR die sozialistischen Staatsstrukturen auch im Handel. Der von uns allen so erwünschte Aufstieg in der DDR wird abhängen von einer Vielzahl und Vielfalt von Unternehmen, gerade auch des Mittelstandes, gerade auch im Handel und im Einzelhandel.